Bundesjustizminister Heiko Maas hatte Vertreter des sozialen Netzwerks im August zu einem Gespräch gebeten, nachdem in seinem Ministerium zahlreiche Beschwerden über rechtsextreme und rassistische Beiträge in dem sozialen Netzwerk eingegangen waren, die trotz konkreter Hinweise nicht gelöscht wurden. In seinen Gemeinschaftsstandards hat sich Facebook selbst zum Löschen von rassistischen, gewaltverherrlichenden oder pornografischen Inhalten verpflichtet. Das Internet sei kein rechtsfreier Raum, in dem rassistische und strafbare Äußerungen unkontrolliert verbreitet werden könnten, erklärte Maas damals. Das Unternehmen müsse sich an seine eigenen Regeln und an die Gesetze halten. Heute vor dem Treffen legte der SPD-Politiker in der Bild-Zeitung nach. Facebook müsse mehr tun als bisher, damit die Plattform nicht zum Tummelplatz von Rechtsextremen werde. Diese Auffassung teilt auch Konstantin von Notz. Für den Sprecher für Netzpolitik der Grünen Bundestagsfraktion war ein Treffen mit Facebook längst überfällig. Das Unternehmen müsse zeigen, dass es diese Problematik ernst nehme. Wie der Justizminister betont auch von Notz, es gehe nicht um die Beschneidung der Meinungsfreiheit. Natürlich muss die Meinungsfreiheit gewahrt werden und es muss auch möglich sein, kritische Kommentare zur Flüchtlingspolitik zu posten. Das ist alles überhaupt kein Thema. Aber wenn Sie sich die Fälle jetzt angucken, um die es hier geht, wo es um Vergewaltigungsfantasien, brutalste sadistische Androhungen geht, die alle ganz klar gegen Recht verstoßen, da ist Facebook schon nach Recht und Gesetz daran gehalten, diese Dinge zu löschen. Facebook selbst hat inzwischen angekündigt, wie schon in anderen Ländern, auf lokale Fachexpertise zu setzen, um besser auf fremdenfeindliche und rassistische Beiträge zu reagieren. Dazu soll eine Taskforce gegründet werden, deren Mitglieder aus Unternehmen, gemeinnützigen Organisationen und Parteien stammen und geeignete Lösungen erarbeiten sollen, um, Zitat, Fremdenfeindlichkeit und Rassismus zu entgegnen und dies auch online darzustellen. Außerdem strebt das Unternehmen eine Partnerschaft mit der freiwilligen Selbstkontrolle Multimedia-Diensteanbieter, kurz FSM, an. Ein gemeinnütziger Verein, seit 2005 anerkannte Selbstkontrolle für alle Online-Medien und verantwortlich für den Jugendschutz im Internet. Zur geplanten Zusammenarbeit erklärt FSM-Geschäftsführer Otto Vollmers: Unser Ansatz ist es natürlich, dass erstmal die Einschätzung sozusagen effizient und akkurat erfolgt und dass wir dabei helfen. Das heißt bei der Frage, liegt ein Gesetzesverstoß vor, ja oder nein? Und wenn einer vorliegt, und da ist Facebook mit uns auch einer Meinung, muss der Inhalt natürlich entsprechend gelöscht werden. Löschen muss Facebook aber selbst. Als weitere Maßnahme setzt Facebook auf Counter-Speech, heißt, Hasstiraden soll mit rationalen Argumenten begegnet werden. Das Unternehmen teilte mit, es sei überzeugt, dass soziale Medien effektiv dafür eingesetzt werden können, um Ansichten wie Fremdenfeindlichkeit zu diskutieren und zu hinterfragen. Noch muss sich der Justizminister dazu äußern, ob ihn diese Maßnahmen auch überzeugen. Medienberichten zufolge wollte Maas von Facebook verlangen, deutschsprachige Mitarbeiter einzustellen. Diese sollten gezielt gegen Hassbotschaften über Ausländer und Flüchtlinge auf der Plattform vorgehen.